Wie heißen Sie? Jeremia Hilkiasso. Wo wohnen Sie? In Jerusalem. Wo sind Sie geboren? In Anatot. Wie alt sind Sie? Ungefähr 60. Ihr Beruf? Warum fragen Sie mich? Sie wissen es doch, Hauptmann Irija. Ich weiß nur, dass Sie ein Überläufer sind. Das ist nicht wahr. Warum wollten Sie Jerusalem verlassen? Ich habe in meinem Heimatort Anatot zu tun. Ah. Und was haben Sie so Wichtiges in Anatot zu tun? Ich möchte mir dort ein Grundstück kaufen. Weil die babylonische Armee wieder abgerückt ist. Während der Belagerung war es ja doch nicht möglich. Und diese dumme Ausrede soll ich Ihnen gelten lassen? Wenn Sie wollen, können Sie den Kaufvertrag sehen. So jemand wie Sie hat immer ein Alibi parat. Lassen Sie mich gehen, Hauptmann Irija. Ich schaffe Ihnen einen Zeugen. Gehen lassen? Was Sie sich denken, Sie sind verhaftet, Mann. Sie haben kein Recht, mich festzuhalten. Wir haben Sie schon seit langem im Auge. Ich weiß, dass ich Feinde habe. Geben Sie doch nur zu, Sie wollten zu Nebukadnezar gehen. Was hätte ich bei Nebukadnezar zu tun? Sie haben oft genug unsere Leute zum Überlaufen aufgefordert. Ja, sollen denn alle von den Babyloniern umgebracht werden? Ah, Sie geben also zu, dass Sie der Front den Rücken gefallen sind. Ich habe vor aller Öffentlichkeit im Namen Gottes gewarnt, dass unser Widerstand gegen Babylon sinnlos ist. Na und nun? Sie haben sich gewaltig getäuscht. Die babylonische Armee ist wieder abgerückt, weil wir nicht nachgegeben haben. Ägypten ist uns zu Hilfe gekommen und der Pharao, unser Verbündeter, der wird es schon dem Nebukadnezar besorgen. Was sagen Sie nun, Sie falscher Prophet? Gott gewährt einen Aufschub, eine Frist zur Umkehr. Sein Spruch aber bleibt bestehen. Möchten Sie mir den Spruch vielleicht wiederholen? Warum? Ich habe es schon deutlich genug gesagt. Jetzt haben Sie auf einmal Angst. Hm? Sie suchen ja nur einen Grund, mich zu misshandeln. Ich dachte, es bereitet Ihnen Spaß, für die Wahrheit zu leiden. Weiß Gott, ich säße lieber friedlich im Freundeskreis in meinem Häuschen in Anatot, anstatt einsam und mit allen in Feindschaft zu leben. Sie brauchen nur den Mund zu halten. Wollen Sie Gott den Mund verbieten? Wenn ich Ihnen eine Maulschelle gebe, dann habe ich sie Ihnen und nicht Gott gegeben, verstanden? Werden Sie also den Mund halten? Ich werde reden, wenn mir von Gott zu reden befohlen wird. Wir befehlen Ihnen aber zu schweigen. Ich werde schreien! Ja, schreien sollst du, du Überläufer, du Hochverräter, du Schuft! Dich werde ich fertig machen!